Der Nordwind schweigt und macht die Welt ganz still. Und graue Wolken hängen überm weißen Eis. Es scheint, als folge ich meinen eigenen Füßen nur. Und in der Ruhe knackt es manchmal leis. Das Fell ist warm, dass ich die Kälte gar nicht fühle. Da vergisst man schnell, was man auch will. Und längst entstanden Kreise aus der Spur. Der Südwind bläst und lässt mir kalt. Als wäre ich ihr Freund und tausend Füße meinen eigenen gleich. Stehen um mich herum wie eingezäunt. Mir ist nicht kalt und Flügel hab ich doch wozu? Damit doch nichts als flattern tu. So viel ist Fels hier und so wenig weich. Und eines Nachts, vielleicht war irgendwo ein Mond, bricht hier und dort ein Stückchen aus dem Eis. Das große ist das für ein verrücktes Stück.